Wir werden, wie gesagt, heute das leider noch nicht vorhandene Buch vorstellen. Wir möchten in einem Vortrag kurz auf die Bedeutung der Theoriebildung von Georg Lukács für die kritische Theorie im Rahmen der Konstellation der 20er Jahre eingehen. Damit wird Markus beginnen zuerst. Ich werde dann in einem zweiten Teil grob die verschiedenen Begrifflichkeiten, Verdinglichung, Totalität, Klassenbewusstsein bei Lukács skizzieren, um dann in einem dritten Teil wieder an Markus zu übergeben, der aufgrund des Scheiterns der Lukács'schen Konzeption das Materialismuskonzept bei Horkheimer als Weiterführung oder Weiterdenken dieser Problematik darstellen wird. Also zuerst zum Zusammenhang von Oktober- und Novemberrevolution, ohne den Lukács' Theorie nicht begriffen werden kann. 1917 hätte es mit der Revolution klappen können. Das Vorhaben, den kommunistischen Traum einer staaten- und klassenlosen Welt wahr werden zu lassen, in der die Freiheit des Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller ist, war damals begonnen. Die unhaltbaren Zustände der alten Ordnung schienen 1917 zum Untergang verdammt. Endlich, so konnte man hoffen, nahmen die Ausgebeuteten und Unterdrückten ihre Befreiung selbst in die Hand und machten kurzen Prozess mit kapitalistischer Herrschaft und dem elendigen, entmenschten Dasein. Die Hoffnungen dieser Zeit drückt stellvertretend wohl für viele der Philosoph Alfredson Rethel aus. Zitat: Der Krieg zog sich seinem Ende entgegen, das heißt in unseren Augen dem revolutionären Umsturz. Die Revolution in Russland im Oktober erschien uns wie ein Auftakt dazu. Dass die Revolution in Deutschland folgen würde, war für uns nahezu eine Gewissheit, aber nicht in der russischen Form. Rasant hatte sich der sogenannte Rote Oktober als zu einem weltweiten Fanal entwickelt. Die russische Revolution löste eine politische Erschütterung aus, die sich schwerlich überschätzen lässt und die bis zum heutigen Tag fortwirkt, in manchen der amerikanischen und französischen Revolutionen ähnlich. Egal, wie man zu ihr steht, sie affiziert das Hier und Jetzt, nötigt nach wie vor zur Reflexion oder zur Stellungnahme. Den Beginn der Oktoberrevolution markierte der unblutige Sturm auf das Petrograder Winterpalais, in dem die damalige Übergangsregierung um Alexander Kerensky ihren Sitz hatte. Die bürgerlichen Kräfte in Russland hatten nach der Februarrevolution 1917 und dem sogenannten Juliaufstand für den Herbst die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung anberaumt, die die damalige Doppelherrschaft von Duma und Arbeiter- und Soldatenräten beenden und über die neue Staatsform entscheiden sollte. Während des Juliaufstands war der Machtkampf noch zugunsten der provisorischen Regierung ausgegangen. Lenin, Kopf der Bolschewiki, musste daraufhin nach Finnland fliehen. Doch nun im Herbst begann sich das Blatt zu wenden. Nun war die Revolution der Staatsmacht, wie sich Lenin ausdrückte, besser vorbereitet. Er, Trotzki und Molotow hatten in ganz Russland vielleicht damals 250.000 Anhänger, doch diese verfügten in einer Zeit allgemeiner Wirren und Apathie über Disziplin und Ehrgeiz. Am 23. Oktober begannen Gerüchte über einen geplanten Umsturz in Petrograd zu kursieren, und Ministerpräsident Kerensky befahl Bolschewiki und Mitglieder des Revolutionskomitees zu verhaften sowie zwei bolschewistische Zeitungen zu schließen. Er ahnte nicht, dass genau dies der Anstoß war, den die Bolschewiki brauchten, um eine Mehrheit hinter sich zu bringen. Mit der Begründung, der Petrograder Sowjet sei bedroht, ließ das Revolutionskomitee nun alle wichtigen Brücken und Kommunikationseinrichtungen von Rotgardisten besetzen. Ein Signalschuss des Panzerkreuzers Aurora, allgemein bekannt, war dann das Signal, mit dem die Bolschewisten in Petrograd die Macht übernahmen. Vielleicht so viel zur Oktoberrevolution, auf mehr können wir nicht eingehen. Festzuhalten bleibt aber, dass damit zugleich der Bürgerkrieg zwischen Weißen und Roten begann, der erst 1921-22 mit dem militärischen Sieg des bolschewistischen Regimes endete. Doch zurück zur Politik der Bolschewiki. Erstes Ziel der Kommunistischen Partei 1917 war die Beendigung des Weltkrieges. die von Lenin einen Tag nach der Einnahme des Winterpalais gehaltene Rede über den Frieden verlangte von allen kriegsführenden Staaten, umgehend Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Das Dekret wandte sich insbesondere an die klassenbewussten Arbeiter in England, Frankreich und Deutschland und forderte sie auf, die Sache des Friedens und zugleich damit die Sache der Befreiung der werktätigen und ausgebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung erfolgreich zu Ende zu führen, so Lenin. Mit dem Staatsstreich und der putschistischen Wahl Lenins zum Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare, das war damals die Zentrale der neuen politischen Souveränität, damit war in der Wahrnehmung der Bolschewisten der erste sozialistische Staat in der Geschichte der Menschheit proklamiert und harrte seiner Konsolidierung. Ihm sollte nun Land für Land in den Sozialismus folgen. Die bolschewistische Taktik, die Lenin unter anderem in Staat und Revolution dargelegt hatte und die Leo Trotzki mit der Roten Armee exekutierte, gab die Richtung vor, die Revolution real einschlug. Die Hauptfrage jeder Revolution, so Lenin, kurz vor ihrem Beginn, ist zweifellos die Frage der Staatsmacht. Welche Klasse die Macht in den Händen hat, das entscheidet alles. Das stammt aus einer der Kernfragen der Revolution von 1917 von Lenin. Mittels der, Zitat, Ablösung des bürgerlichen Staates durch den proletarischen solle der Sozialismus in Russland durchgesetzt werden und schließlich eben jener proletarische Staat im sich entwickelnden Kommunismus absterben. Die ökonomische Grundlage des Staates, wie wir sie brauchen, so Lenin, in seinen theoretischen Ausführungen, sei die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post zu organisieren. Die noch junge sogenannte russische Sowjetrepublik wurde also in der Folgezeit zentralwirtschaftlich nach dem Modell einer Fabrik umgebaut. Das Staatseigentum an Produktivkräften, mit dem laut Friedrich Engels der Sozialismus beginnen sollte, blieb allerdings dem Wesen nach Staatskapitalismus. Ein Begriff, den sowohl Lenin in pragmatisch affirmativer Weise damals gebrauchte, als auch etwa der Rätekommunist Anton Panikök in kritischer Absicht. Unter den realen Gegebenheiten einer von Bürgerkrieg zerrütteten asiatischen Produktionsweise, wie sich Marx ausdrückte, wurde also eine nachholende Industrialisierung forciert, die allerdings weiter und anderes blieb unter diesen Voraussetzungen aussichtslos, auf Arbeitszwang und Mehrwertproduktion aufbaute. Für eine tatsächlich sozialistische Transformation aber wäre eine sich global fortsetzende revolutionäre Umwälzung der wichtigsten ökonomischen Regionen der Welt notwendig gewesen. Das Kapitalverhältnis als gesellschaftliches Subjekt-Objekt, das unabhängig von Reflexion und persönlicher Haltung durch seine Insassen tagtäglich reproduziert wird, gab und gibt diese Bedingungen vor. Ebenso lässt es sich nicht durch die ihm eigene Herrschaftsform abschaffen. Darum war von Anfang an das Scheitern gegenüber dem automatischen Subjekt in der Oktoberrevolution angelehnt, da das Kapitalverhältnis durch die zu ihm notwendig gehörende politische Form transformiert, das heißt aufgehoben werden sollte. Nämlich durch eine Diktatur des Proletariats, vermittelt durch Partei und Staat auf kapitalistische Grundlage. Um Missverständnisse hier vorzubeugen, das ist keine nachträgliche Besserwisserei, sondern ein auch damals wahrgenommenes Problem, vor dem die russischen Revolutionäre standen. Von dieser Partei- und Staatsaktion war schon bald das Schlimmste zu erwarten, wie Berichte und Einschätzungen aus diesen Jahren zeigen. Hier wären etwa Rosa Luxemburgs Anmerkungen zur Taktik der russischen KP zu nennen, die klare, sehr frühe Einschätzung des Anarchosyndikalisten Rudolf Rocker, der Bankrott des russischen Staatskommunismus von 1921, Isaac Steinbergs Gewalt und Terror in der Revolution, dass dieser 1920 begonnen hatte, aber auch Walter Benjamins Moskauer Aufzeichnung oder die Artikel Josef Roths. Warum, so unsere Frage an alle Fans vom Staat als Hebel zum Sozialismus, die es ja von den Jusos über die junge Weltleserschaft und trotz Kisten bis hin zu den Spaltprodukten der Antifa gibt. Warum sollte sich eine organisierte, systematische Gewaltanwendung gegenüber Menschen wie Lenin das Verhältnis von Souverän und Bürgertreffen bestimmte, wie sollte sich dies für die kommunistische Transformation in Gebrauch nehmen lassen? Und wie aus dem unter allen Umständen als konterrevolutionär zu bestimmenden, von Lenin als sozialistisch definierten Prinzip, nämlich wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, wie sollte aus diesem Prinzip Glück und Freiheit aller sich entwickeln lassen, die doch untrennbar mit Kommunismus als Begriff verbunden bleiben? Nahezu zwangsläufig musste sich der so propagierte wie auch legitimierte Staat der Arbeiter und Bauern zum bolschewistischen Behemoth in ein politisches Monster mit blutroter Fratze entwickeln. Bereits Anfang der 1920er Jahre war die Oktoberrevolution national verstaatlicht, wie eben auch die überlieferten Berichte von damals deutlich machen. Angst begann zum universellen Herrschaftsinstrument zu werden. Statt zum Absterben des proletarischen Übergangsstaates kam es zum Absterben der Menschen und zum zwangsweisen Aufbau des Sozialismus in einem Land, wie ihn Josef Stalin propagierte. Doch das kommunistische Fanal war 1917 gesetzt und überall gärte es in Europa. Die erste Weltkriegskatastrophe, so Heinz Langerhans, Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung und Genosse von Karl Korsch, führte zu einer allgemeinen Gesellschaftskrise, die auch vor dem Deutschen Kaiserreich nicht Halt machte. Ein Jahr nach der Oktoberrevolution, am 9. November, begann in Deutschland die Erde zu beben. So Sebastian Haffner. Ein revolutionärer Umsturz hatte begonnen, dessen Ausgang auch über die Macht im Staat entscheiden sollte. So wurde an einem Sonnabend sowohl die Deutsche Republik durch Philipp Scheidemann von der SPD proklamiert, als auch die Freie Sozialistische Republik Deutschland durch Karl Liebknecht vom Spartakusbund ausgerufen. Wobei Liebknecht mit der Ausrufung der Republik wie selbstverständlich die Aufforderung zur Vollendung der Weltrevolution verband. Doch der Aufstand im Januar 1919 scheiterte bereits an der Berliner Stadtgrenze. Die Niederlage der Novemberrevolution war gleichwohl Folge der durch den Kriegssozialismus bewirkten und bleibenden Integration weiter Teile des Proletariats in den deutschen Staat. Zwischen SPD-Regierung im Verbund mit völkischen Freikorps und regulärer Armee auf der einen Seite und Linksradikalen auf der anderen entwickelte sich daraufhin ein Bürgerkrieg, der über Monate schwelte. Die bekanntesten Opfer dieser verratenen Revolution sind die Spartakisten Liebknecht in Luxemburg. Viele der späteren Vertreter kritischer Theorie erleben diese Zeit trotz jener grausamen Niederlagen als gesellschaftlichen Aufbruch, der sie tief prägen sollte. Herbert Marcuse etwa wird 1918 als 20-Jähriger in einen Berliner Soldatenrat gewählt, hört euphorisch von der Ausrufung der Republik, erlebt die Niederschlagung des Spartakusaufstandes und bricht daraufhin zeitlebens mit der Sozialdemokratie. In Bremen, München und Budapest nehmen die Räterepubliken ebenfalls ein blutiges Ende, bleiben kurze Episoden, bedeutend für eine Generation von Intellektuellen wie Felix Weil, Max Horkheimer, Karl Korsch oder Franz L. Neumann, aber eine einschneidende politische Erfahrung. Dass die Weltrevolution um die Ecke ist, wie sich das spätere Mitglied des Instituts für Sozialforschung, Leo Löwenthal, einmal ausdrückte, diese Gewissheit war nicht nur für viele Linke in der damaligen Zeit klar. So auch für Georg Lukács, um dessen Theorie bzw. dessen Buch Geschichte und Klassenbewusstsein es ja heute auch gehen soll. Hans Bloch, ein lebenslanger Freund von Lukács, berichtet, dass beide die Oktoberrevolution als eine Erfüllung betrachtet haben. Lukács noch mehr im theologischen Sinne als ich, erinnert sich Bloch. Die russische Revolution bedeutete für Lukács den Anfang vom Ende des Kapitalismus. Hier teilte er die Hoffnungen, die halbe Welt beflügelten. Erst mit ihr hatte sich für ihn eine Zukunftsperspektive in der Wirklichkeit selbst eröffnet, dass endlich, so Lukács, ein Weg für die Menschheit aus Krieg und Kapitalismus eröffnet wurde. und daran orientierte sich sein politisches Denken. Es beruhte, so Lukács, auf dem damals noch sehr lebendigen Glauben, dass die große revolutionäre Welle, die die ganze Welt, wenigstens ganz Europa, in kurzer Zeit zum Sozialismus führe, durch die Niederlagen keineswegs abgeebbt sei. Der Oktoberrevolution folgte er dabei nicht nur theoretisch. 1918 trat er der Kommunistischen Partei bei, ein Jahr darauf, während der Ungarischen Räterepublik, war er bereits stellvertretender Volkskommissar für Unterrichtswesen in der Regierung von Béla Kun sowie kurze Zeit politischer Kommissar der 5. Roten Division. Die Räterepublik in Ungarn hielt sich 130 Tage an der Macht. Ihre Niederschlagung durch Truppen der nationalkonservativen Regierung führte der Antisemit und spätere Reichsverweser Miklós Horthy an. Lukács floh nach dem Zusammenbruch der Räterepublik nach Wien und arbeitete dort weiter für die Partei, unter anderem als leitender Redakteur der Zeitschrift Kommunismus. In diese Zeit fällt die Entstehung der wichtigsten Essays von Geschichte und Klassenbewusstsein. Lukács wollte beantworten, warum das Tempo der Entwicklung der Revolution sich verlangsamt hatte und wie diese Erkenntnis mit der Erkenntnis von Gesellschaft und Geschichte zusammenhing. Inmitten dieser, Zitat, Weltkrise schrieb er 8 Aufsätze, die den damals vielleicht radikalsten Versuch bedeuteten, das Revolutionäre an Marx durch Erneuerung und Weiterführung der Hegelschen Dialektik und seiner Methode wieder aktuell zu machen. Als die Studien über marxistische Dialektik 1923 im Berliner Malik Verlag erschienen, war zunächst kaum vorauszusehen, welche überragende Wirkung diesem Buch vergönnt sein sollte. Doch bereits kurz nach seinem Erscheinen wurden die Lukács'schen Thesen sowohl zum Gegenstand breiter Debatten innerhalb der linksintellektuellen Öffentlichkeit als auch heftiger Kritik innerhalb der Kommunistischen Internationale. Aus der Distanz fast eines Jahrhunderts ist Geschichte und Klassenbewusstsein, so unsere Einschätzung, ein immer noch faszinierender Text, ein klassisches Werk der an Marx anknüpfenden Kritik der bürgerlichen Ökonomie und Gesellschaft. Die Faszination folgt daraus, dass die Studien die Krise des Marxismus reflektieren. Das heißt, die Krise der Arbeiterbewegung und der Kritik der politischen Ökonomie im Kontext des Ersten Weltkriegs, der proletarischen Revolution und der Spaltung der Arbeiterklasse. Die Essays, verfasst vor eben jenem Hintergrund von Krieg, Krise und Revolution, galten bald als die Aufsätze eines Ketzers. Ihr Autor wurde vom Parteikommunismus erheblich attackiert, weil er es gewagt hatte, grundlegende Dogmen des Marxismus, sogar zentrale Lehren Engels, einer aufklärenden Kritik zu unterziehen. Aber Geschichte und Klassenbewusstsein enthält in dieser Kritik zugleich den Weg des Autors zu einem neuen Dogmatismus, der sich während der Zeit seiner Emigration in Moskau spätestens da entwickelte und auch sein Spätwerk prägt. Lukács' Schrift, das werden die, die das kennen und gelesen haben, dem zustimmen können, ist eben beides. Kritik der Marx-Engels-Orthodoxie der Zeit und Beginn einer neuen Orthodoxie. Die Krise der Revolution, die für Lukács gleichzeitig die Krise der Geschichte überhaupt ist, führte ihn zurück zum theoretischen Kern der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, deren subversiven Gehalt er sich in seinen Studien über marxistische Dialektik, so der Untertitel des Werks, anzueignen sucht. Die Erfahrung der nunmehr vertagten Revolution macht für Lukács eine Rückbesinnung auf die ideologiekritischen Momente der marxischen Kritik notwendig. Lukács geht es seiner eigenen Aussage zufolge darum, das Wesen der Methode von Marx richtig zu verstehen und richtig anzuwenden, keinesfalls aber sie in irgendeinem Sinne zu verbessern. Also, das war ein Zitat. Seine Schrift erhebt den Anspruch, wieder ein Zitat, eine Interpretation, eine Auslegung der Lehre von Marx im Sinne von Marx zu sein. Marxens Lehre wird als Methode bestimmt, die die richtige Erkenntnis der Gesellschaft und der Geschichte überhaupt ermöglichen soll. Das Lukács-Denken zentriert sich um die Begriffstrias Verdinglichung, Totalität und Klassenbewusstsein. Unter Berufung auf das Kapitel Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis des Marxischen Kapitals entwickelt Lukács seine Theorie der Verdinglichung. Gleich zu Beginn des zentralen Aufsatzes, die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, stellt Lukács fest, es gebe kein Problem dieser Entwicklungsstufe der Menschheit, das heißt für ihn der entwickelte Kapitalismus in der Zeit der Revolution. Es gibt also kein Problem, dessen Lösung nicht in der Lösung des Rätsels der Warenstruktur gesucht werden müsste. Das Wesen dieser Warenstruktur besteht Lukács zufolge darin, dass ein Wesen eine Beziehung zwischen Personen, den Charakter einer Dinghaftigkeit, auf diese Weise eine gespenstische Gegenständlichkeit erhält, die in ihrer rationellen Eigengesetzlichkeit jede Spur ihres Grundwesens, nämlich der Beziehung zwischen Menschen, verdeckt. Es entsteht, so Lukács weiter, eine Welt von fertigen Dingen und Dingbeziehungen, sodass sich die Tätigkeit des Menschen ihm selbst gegenüber objektiviert. In der warenproduzierenden Gesellschaft gewinnen die Waren somit Macht über den Menschen, welche allerdings als Rückspiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen und somit aus ihren eigenen Beziehungen zueinander verstanden werden müssten. Die Macht der Waren ist zwar real, ihr Ursprung liegt aber nicht in ihnen selbst, sondern entspringt eben dem Handeln der Menschen. Lukács Kritik zielt mit dieser Argumentation auf das Problem der Objektivierung und Mystifizierung menschlicher Tätigkeit. Im Warentausch verschwindet der prinzipiell menschlich fundierte Charakter der Welt. Zu dieser ersten, noch stark an Marx, wenn auch problematisch angelehnten Bedeutungsebene tritt eine weitere hinzu, die das Phänomen der Verdinglichung auf einer, man könnte sagen, grundsätzlich anderen Ebene zu fassen versucht. Unter Zuhilfenahme der durch Weber und Simmel geprägten Begriffe Rationalisierung und Kalkulierbarkeit beschreibt Lukács die Folgen der Verdinglichung als, Zitat, immer stärkere Ausschaltung der qualitativen, menschlich-individuellen Eigenschaften des Arbeiters. Durch die Zerlegung des Arbeitsprozesses werden die Beziehungen des Arbeiters zum Produkt als Ganzen zerrissen und seine Arbeit auf eine sich mechanisch wiederholende Spezialfunktion reduziert. Durch das Prinzip der Kalkulation werden sowohl am Subjekt als auch am Objekt des ökonomischen Prozesses entscheidende Veränderungen vorgenommen. Zusammenfassend kann man das sagen, beide werden zerrissen. Lukács' Argumentation zielt hier nicht mehr auf die gesellschaftliche Vermittlung individueller Tätigkeit, sondern auf die Folgen eines als prinzipiell negativ verstandenen Modernisierungsprozesses. Hierzu ein langes Zitat. Lukács schreibt, infolge der Rationalisierung des Arbeitsprozesses erscheinen die menschlichen Eigenschaften und Besonderheiten des Arbeiters immer mehr als bloße Fehlerquellen, dem rationell vorherberechneten Funktionieren dieser abstrakten Teilgesetze gegenüber. Der Mensch erscheint weder objektiv noch in seinem Verhalten zum Arbeitsprozess als dessen eigentlicher Träger, sondern er wird als mechanisierter Teil in ein mechanisches System eingefügt, das er fertig und in völliger Unabhängigkeit von ihm funktionierend vorfindet, dessen Gesetzen er sich willenlos zu fügen hat. Zitat Ende. Unbestritten ist nun, dass bestimmte Produktionsformen für die Produzierenden mit Sicherheit angenehmer sein mögen als andere. Dem Marx'schen Begriff des Fetischcharakters der Ware, auf den er sich ja hier unter anderem auch beruft, und dem Begriff des Kapitals als automatischem Subjekt, wird Lukács allerdings nicht gerecht. Die Gemeinsamkeit, die Lukács zu dieser Annäherung der beiden Argumentationsformen berechtigt oder durch die er sich dazu berechtigt sieht, liegt darin, dass durch die Verdinglichung der Zugriff auf die Wirklichkeit nur noch unvollständig möglich ist. Oder, wie Lukács es jetzt wieder in der Terminologie der Rationalisierungskritik formuliert, durch die Spezialisierung der Leistung geht jedes Bild des Ganzen verloren. Gegen diese Verdinglichung macht Lukács die Kategorie der Totalität stark. Bereits in seiner Theorie des Romans, die 1914-15 verfasst wurde, 1916 erscheint, kommt dieser Kategorie eine prominente, wenn nicht sogar die zentrale Rolle zu. In damals noch nicht marxistischer Terminologie lautet die Diagnose kontingente Welt und problematisches Individuum. so fasst Lukács 1916 mitten im Ersten Weltkrieg die Weltsituation als Ganzes. Während einem unproblematischen Individuum seine Ziele in unmittelbarer Evidenz gegeben seien, entstünden eine Gefahr, wenn die Außenwelt nicht mehr in Bezug auf die Ideen angelegt ist, wenn diese im Menschen zu subjektiven seelischen Tatsachen, zu Idealen werden, wodurch die Organik der Individualität zerrissen werde. Die Neuzeit wird für Lukács zum Zeitalter einer transzendentalen Obdachlosigkeit oder, wie er auch schreibt, zu einer gottverlassenen Welt. Demgegenüber sieht er in der Welt der Antike die Welt, in der Totalität noch gelingen kann, in der Wirklichkeit noch homogen ist. Jetzt einige Jahre später, also 1923 in Geschichte und Klassenbewusstsein, bestimmt er Totalität als die einzige Möglichkeit zur gedanklichen Reproduktion der Wirklichkeit. Das heißt, es ist die zentrale Kategorie, die dazu beitragen soll, die Überwindung der Barrieren, die durch die Verdinglichung aufgerichtet werden, die Barrieren zu überwinden. Lukács' Grundannahme, die sein Verständnis von Dialektik prägt, ist die Auffassung, dass das Ganze den Teilen gegenüber den Vorrang hat. Es gelte immer die Ganzheit vom Standpunkt einer noch umfassenderen Totalität eines großen gesellschaftlich-geschichtlichen Prozesses zu betrachten. Nur unter diesen Bedingungen könne die Erkenntnis der Wirklichkeit revolutionären Charakters sein. Nur unter der Herrschaft der Kategorie der Totalität zum Träger des revolutionären Prinzips in der Wissenschaft werden. Zwar, so gesteht er ein, geht jede Erkenntnis der Wirklichkeit zuerst von den empirischen Tatsachen aus. Es muss allerdings festgestellt werden, welche Gegebenheit des Lebens und in welchem zum methodischen Zusammenhang es verdient, als für die Erkenntnis relevante Tatsache in Betracht zu kommen. Lukács verwendet, und das macht die Schwierigkeit dieses Begriffs aus, den Totalitätsbegriff in mindestens drei verschiedenen Begriffsdimensionen. Totalität ist für ihn nämlich erstens die Gesamtheit der Vermittlung im Rahmen einer, also der aktuellen kapitalistischen Gesellschaft. Es ist zweitens aber auch damit gemeint, das Entstehen und Vergehen aller bisherigen Formen verschiedener Vergesellschaftung. Und in seiner dritten Bedeutung geht Totalität über diese zweite Bedeutung insofern hinaus, dass die grundsätzliche Offenheit, die dieser zweiten Bedeutung noch zukommt, dass diese grundsätzliche Offenheit eingeschränkt wird, da der historische Prozess a priori auf das Telos der menschlichen Freiheit finalisiert ist. Diese Auffassungen ziehen Konsequenzen für das Subjekt der Erkenntnis und der erhofften Emanzipation nach sich. Für Lukács ist klar, von einem individuellen Standpunkt ist die Erkenntnis der Totalität unmöglich. Die Totalität des Gegenstandes kann nur dann gesetzt werden, wenn das setzende Subjekt selbst eine Totalität ist. Hegel habe dies erkannt, gleichzeitig das Subjekt mystifiziert in Form des Weltgeistes und somit nicht vermocht, zu den wirklich treibenden Kräften der Geschichte durchzudringen. In der modernen Gesellschaft, so Lukács, stellen einzig und allein die Klassen Totalität als Subjekt dar. Das Bewusstsein der Bourgeoisie bleibe aber notwendigerweise innerhalb der verdinglichenden Schranken des Kapitalismus, sodass die bürgerliche Philosophie auf die Widersprüche der modernen Welt nur zunehmend irrationalere Antworten geben können. Das Klassenbewusstsein des Proletariats hingegen falle mit der Erkenntnis der Totalität zusammen. Lukács begründet dies mit zwei verschiedenen Argumenten. Einerseits würde für die Bourgeoisie die Erkenntnis der Totalität den geistigen Selbstmord bedeuten, da diese deren objektiven Klasseninteressen entgegenstünden, während sich in der Erkenntnis der Totalität für das Proletariat sein geschichtlicher Sinn ausdrücke. Andererseits ist die Lösung des Problems im Wesen der Warenform selbst zu finden, und das ist eigentlich das zentralere Argument. Indem die Arbeiter sich ihrer eigenen Stellung im Produktionsprozess bewusst würden, und zwar indem sie über ihren eigenen Objekt- und Warencharakter Klarheit erlangen, sei es ihnen möglich, den verdinglichten Kern des Objektcharakters jeder Ware, das heißt der Beziehung zwischen Menschen, zu durchschauen. Durch die Verwandlung des Arbeiters in ein Objekt des Produktionsprozesses, sei er gezwungen, seine Arbeitskraft, seiner gesamten Persönlichkeit gegenüber zu objektivieren. Was jetzt aber gleichzeitig die Möglichkeit eröffne, sich selbst und seine eigenen Beziehungen zum Kapital zu erkennen. In dieser Erkenntnis der eigenen warenförmigen Verfasstheit ist, wenn auch nur äußerst indirekt, die Möglichkeit der Erkenntnis des über Waren vermittelten gesellschaftlichen Zusammenhangs überhaupt begründet. Das Proletariat ist nämlich nur scheinbar bloß Objekt. In Wahrheit ist es auch der bewusste Teil des Subjekts des gesellschaftlichen Prozesses, das sich über den Warentausch durchsetzenden Kapitals. Und somit hat Lukács dann das identische Subjekt-Objekt der Geschichte gefunden. Anzumerken ist noch Folgendes, nämlich das Proletariat ist für Lukács in Empirie und Ideal aufgespalten. Das Klassenbewusstsein, das tatsächlich die Totalität erkennen könne, ist nicht als psychologische Kategorie zu verstehen, sondern bezieht sich nur auf das Proletariat als Idealtypus. Das empirische Proletariat, und das merkt Lukács ja tagtäglich und deswegen schreibt er überhaupt seine Aufsätze, das empirische Proletariat besteht aus Menschen, die den negativen Einflüssen des Kapitalismus ausgesetzt sind, sodass deren empirisches Bewusstsein kaum den revolutionären Anforderungen gerecht werden kann. In dieser Hinsicht ist auch Lukács Bezugnahme auf den ontologischen Gottesbeweis zu verstehen, der bei ihm zu einer Art ontologischen Proletariatsbeweis transformiert wird. In der Kritik der reinen Vernunft schrieb Kant gegen den ontologischen oder gegen den klassischen ontologischen Gottesbeweis, dass das Sein kein reales Prädikat ist, denn, so Kant weiter, sonst würde nicht dasselbe, sondern mehr existieren, als ich den Begriff gedacht hatte. Und ich könnte nicht sagen, dass gerade der Gegenstand meines Begriffs existiere. Würde das Sein als Prädikat zum Begriff hinzukommen, dann wäre die Übereinstimmung eines Begriffs mit dem damit gemeinten Gegenstand nicht gegeben, denn beide wären eben durch ihre Existenz unterschieden. Für Kant besteht nun diese Übereinstimmung und Existenz ist für ihn im Wesentlichen eine Kategorie der Erfahrung. Lukács schreibt jetzt hierzu: Wenn wir aber einsehen, dass vom Standpunkt des Proletariats die empirisch gegebene Wirklichkeit der Dinge sich in Prozesse und Tendenzen auflöst, dass dieser Prozess kein einmaliger Akt des Zerreißens seines Schleiers, der den Prozess verdeckt ist, sondern der ununterbrochene Wechsel von Erstarrung, Widerspruch und in Fluss geraten, dass dabei die wirkliche Wirklichkeit die zur Bewusstheit erwachenden Entwicklungstendenzen das Proletariat repräsentiert, so müssen wir zugleich zugeben, dass dieser paradox klingende Satz Kants eine genaue Beschreibung dessen ist, was infolge jeder funktionell richtigen Handlung des Proletariats tatsächlich eintritt. Ja, das Entscheidende ist hier, dass die Wirklichkeit nicht mehr begriffen wird als ein starrer Gegensatz von Begriff und Sache, sondern als prozesshaftes, das heißt von Menschen gemachtes, geschichtliches Wesen begriffen wird. Und dann bewahrheitet sich für Lukács der Begriff des Proletariats, das heißt, er tritt in Existenz, er wird. Das heißt, die Widerlegung des Proletariats in diesem Moment widerspricht nicht dem Begriff des Proletariats, das eben in seinem Werden seine eigene Wahrheit bewahrheiten soll, indem es in Existenz tritt. Lukács' Argumentation ist auch in diesem Punkt höchst ambivalent. Denn diese ist einerseits als Kritik am empirischen Proletariat zu lesen, das eben noch keineswegs als revolutionäres Subjekt gelten kann. Doch das Werden birgt hier für die Vermittlung von Sein und Sollen. Indem er das Werden des Proletariats letztlich aber nur unterstellen kann, spielt Lukács hier das Ideal gegen die Empirie aus. Politisch und organisatorisch bedeutet das Folgendes. Damit das in Empirie und Ideal aufgespaltene Proletariat seine ihm zugeschriebene Rolle in der mit Sicherheit eintretenden Krise des Kapitalismus übernehmen könne, gelte es nun, das richtige Bewusstsein des Proletariats zu befördern. Das heißt, das ihm zugerechnete Bewusstsein zur Entfaltung zu bringen. Das passiert natürlich einerseits quasi notwendig aus der wahnförmigen Verfasstheit der Arbeitskraft. Andererseits wird hier aber eben auch die Kommunistische Partei unersetzlich. Gerade hier wird Lukács' Tendenz zur Totalisierung deutlich, wie sich das besonders auch am Begriff der Freiheit zeigt. Dieser ist nämlich für Lukács nur Ausdruck des bürgerlichen und verdinglichten Bewusstseins. Wirkliche Freiheit muss grundsätzlich anders gefasst werden. Und für ihn bedeutet dann konsequent Freiheit nicht die Freiheit des Individuums. Und zwar wird die kommunistische Gesellschaft die erste Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit sein, die diese Forderung nach Freiheit wirklich ernst nimmt und tatsächlich verwirklicht. Die bürgerliche Freiheit ist nach Lukács nur die Freiheit des durch den verdinglichten und verdinglichenden Besitz isolierten Individuums, also die Freiheit des Egoismus. Es muss somit ein anderer Weg gegangen werden. Die verdinglichte Freiheit unmittelbar verwirklichen zu wollen, bedeutet, die wirkliche Freiheit durchzustreichen. Soweit, denke ich, kann man zustimmen. Geboten ist aber gerade der Verzicht auf jegliche individuelle Freiheit und die Unterwerfung unter den Gesamtwillen, den die Partei verkörpert. In letzter Instanz handelt es sich bei dieser Konstruktion um nicht viel mehr als die Forderung nach vollständiger Identität des Einzelnen mit der Gesamtheit der Klasse, die dann in der Partei vorgefunden wird. Bezeichnend in den wesentlichen Momenten der Lukács'schen Argumentation ist die Ambivalenz, mit der sich seine zentralen Kategorien auszeichnen. Wenn Totalität auf die Vergesellschaftung durch Warentausch bezogen wird, wird mit Verdinglichung zu einem allgegenwärtigen und unüberwindbaren Phänomen das Erkenntnis dauerhaft verstellt. Das Erkenntnisprivileg des Proletariats ließe sich so kaum oder nicht mehr aufrechterhalten. Lukács rettet sich hier, indem er, denke ich, wenig vom Kapital, aber viel von Ware spricht. Das heißt, den einzelnen Tauschakt weitgehend losgelöst vom gesamtgesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang denkt. Wenn Totalität jedoch den geschichtlichen Prozess in Gänze meint, bleibt die Möglichkeit der Emanzipation zumindest offen. Auch wenn wenig einsichtig ist, warum gerade das Proletariat für diese Emanzipation eine entscheidende Rolle spielen sollte. Da sich bei Lukács diese verschiedenen Bedeutungsebenen beständig überlagern, muss er zwischen empirischen und idealen Proletariat trennen. Sein Proletariatsbegriff wird letztlich zu einer leeren Chiffre, zu einem Platzhalter der Emanzipation. In der möglichen Identifikation mit der kommunistischen Partei trägt dieser Platzhalter das Potenzial zur Wendung ins Totalitäre in sich. Die Bedeutung, die Geschichte und Klassenbewusstsein bis heute zukommt, besteht daher nicht so sehr in den Antworten, die der Text gibt, sondern in den Fragen, die er aufwirft und die bis heute nicht geklärt sind. Nun noch in Andeutungen wenigstens zu Horkheimers Materialismusentwurf oder Begriff des Materialismus. Zwar verdanken wir Karl Marx die denkwürdigste materialistische Analyse der bürgerlichen Gesellschaftsform, allerdings ist die kommunistische Prognose, die er und Engels machten, nicht durch die ökonomische Analyse gedeckt. Sie speiste sich aus dem Vertrauen, dem damaligen Vertrauen, was mit seinem Werk zunehmend abnimmt, also im Kapital ist vom revolutionären Subjekt Proletariat nicht mehr viel die Rede. Sie speiste sich aus dem Vertrauen in die menschlichen Widerstandskräfte, die sich im Proletariat unter dem Druck seines fortgesetzten Elends festigen, organisieren und es schließlich befähigen würde, die ganze Scheiße, so Marx, abzuschaffen. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo Proletarier vieler Länder, statt sich zu vereinigen, im Namen ihrer jeweiligen Nation die Waffen gegeneinander richteten, nach dem Ausbleiben des Übergreifens der russischen Revolution und im Zuge der globalen Wirtschaftskrise um 1930 offenbarte sich, dass die von Marx und Engels vorausgesagte ökonomische Krisenverschärfung zwar brutal eingetroffen war, aber in anderer Form als erwartet. Die Krise hatte auch die Kräfte ergriffen, die durch sie zur Überwindung des Kapitalismus mobilisiert werden sollten. Anders als im kommunistischen Manifest noch unterstellt, hatten die Arbeiter doch ein Vaterland und waren sogar bereit für es zu sterben bzw. in den Tod zu ziehen. Bereits 1916 schrieb Rosa Luxemburg, noch so ein Weltkrieg und die Aussichten des Sozialismus sind unter den von der imperialistischen Barbarei aufgetürmten Trümmern begraben. Wie hellsichtig das war und was schon 1916 auf dem Spiel gestanden hatte, zeigte sich erst, nachdem die Würfel gefallen und in Deutschland die Nationalsozialisten als stärkste Partei aus demokratischen Wahlen hervorgegangen waren. Hier blieb nur das Resultat zu konstatieren und sich über seine düsteren Perspektiven nicht zu betrügen. Und genau diese Wendung, die Lukács mit anstoß, vollzog sich im Institut für Sozialforschung. Eben keine Revision der marxischen Theorie, sondern ihre Anwendung auf sich selbst, ihre kritische Durcharbeitung mit ihren eigenen Mitteln, philosophisch ausgedrückt ihre Selbstreflexion. Schon Ende der 20er Jahre hatte Max Horkheimer exemplarisch in die Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse skizziert, inwiefern im Krisenbegriff von Marx mehr steckt, als dieser selbst herausgearbeitet hatte. Im kapitalistischen Wirtschaftsprozess sinkt tendenziell die Zahl der beschäftigten Arbeiter im Verhältnis zur Verwendung von Maschinerie. Es wird ein immer kleinerer Prozentsatz des Proletariats wirklich beschäftigt. Zwischen den in Arbeit stehenden und den gar nicht Beschäftigten gibt es heute eine ähnliche Kluft wie früher zwischen der gesamten Arbeiterklasse und dem Lumpenproletariat. Heute, so Horkheimer, ruht der eigentliche Druck des Elends auf einer sozialen Schicht, deren Mitglieder von der Gesellschaft zu völliger Hoffnungslosigkeit verdammt sind. Arbeit und Elend treten auseinander. Dies heißt nicht etwa, es geht den Arbeitenden gut. Das Kapitalverhältnis ändere ihn gegenüber seinem brutalen Charakter keineswegs. Die Misere der Arbeitenden bleibt auch weiterhin Grundlage dieser Gesellschaftsform. Aber der Typus des tätigen Arbeiters ist nicht mehr kennzeichnend für die, welche am dringendsten eine Änderung bedürfen. Diese unmittelbar und am dringendsten der Revolution bedürftigen Arbeitslosen, so Horkheimer, besitzen aber nicht, wie das Proletariat der Vorkriegszeit, die Bildungsfähigkeit und Organisierbarkeit, das Klassenbewusstsein der im kapitalistischen Betrieb Eingegliederten. Diese Masse ist schwankend, organisatorisch ist mit ihr wenig anzufangen, so Horkheimer in diesem Teil aus der Dämmerung. Ein Buch mit Sammlung von Aphorismen, was erst 1933 erschienen ist. Das heißt, was Horkheimer hier beschreibt oder darstellt, ist, dass der kapitalistische Produktionsprozess es mit sich gebracht hat, das Interesse an einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft und die zur Durchführung notwendigen menschlichen Eigenschaften zu trennen. Mit katastrophalen Auswirkungen, was Horkheimer schon Mitte der 20er Jahre, was ihm bewusst ist. Zitat: Die Verteilung der beiden revolutionären Momente des unmittelbaren Interesses am Sozialismus und des klaren theoretischen Bewusstseins auf verschiedene bedeutende Schichten des Proletariats drückt sich im gegenwärtigen Deutschland in der Existenz zweier Arbeiterparteien und außerdem durch das Fluktuieren großer Schichten von Erwerbslosen zwischen kommunistischer und nationalsozialistischer Partei aus. Hier muss man hellhörig werden. Wechselwähler zwischen KPD und NSDAP? Die gesellschaftliche Krise hat sich also so entwickelt, dass in ihr nicht mehr nur die physischen Produktivkräfte durch die Produktionsverhältnisse, in die sie gespannt sind, zerstört werden, sondern auch die psychischen Umwälzungskräfte gelähmt werden. Deutschland ist hierfür nur das krasseste Beispiel, wie die Verschärfung der Krise stattgefunden hat. Nicht etwa so, dass an der Weltwirtschaftskrise die Unvernunft der herrschenden Ökonomie massenhaft zu Bewusstsein käme, was zumindest naheliegend wäre, wenn man Lukács auch folgen würde, sondern so, dass diese Unvernunft aufs Bewusstsein der Massen selbst übergreift, sich in der Seelenverfassung der Individuen und ihrer Stellung zueinander ebenso ausdrückt wie in ihren intellektuellen Kapazitäten. Die massenhafte Ohnmacht der Arbeiter ist somit die logische Konsequenz der Gesellschaft. Und hier setzen die weiteren Arbeiten des Instituts für Sozialforschung an. Zentral bleibt für sie der Bezug auf den Fetischcharakter der Ware und die gesellschaftlichen Dynamiken von Ideologie. kritische Theorie, die, wie könnte es anders sein, vom Interesse an vernünftigen Zuständen geleitet ist, versucht in dieser Phase, empirisch wie theoretisch, über die herrschenden Unvernunft aufzuklären. Hier werden die sozialpsychologischen Studien aus der damaligen Zeit über Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reichs zu nennen, die Studien über Autorität und Familie, nicht zu vergessen die Studien zum autoritären Charakter, die den meisten bekannt sein werden, sowie natürlich die kulturphilosophischen Arbeiten in der Zeitschrift für Sozialforschung, die einen ganz neuen, einen riesigen Fundus letztendlich bis heute darstellen. Abschließend bleibt zu sagen, das Bewusstsein gesellschaftlicher Krise, angelegt bei Lukács, wird für die kritische Theorie der Ausgangspunkt in den 20er Jahren, nämlich die Aktualität der Revolution am Ausgang des Ersten Weltkriegs und die Erfahrung ihres Misslingens. Dazu hielt Theodor Adorno unmissverständlich fest, der Übergang, der von Marx als sozusagen um die nächste Straßenecke, nämlich in der Periode von 1848 bevorstehend, angesehen worden ist, ist nicht erfolgt. Es ist nicht der qualitative Sprung erfolgt, durch den die Welt verändert worden wäre, und das Proletariat hat sich nicht als das Subjekt-Objekt der Geschichte konstituiert, als welche es der Theorie von Marx zufolge sich hätte konstituieren sollen. Seither zeichnet sich unter den Massen die Tendenz ab, sich der Katastrophenpolitik zu überantworten, anstatt rationale Interessen und allen voran das der Erhaltung des eigenen Lebens zu verfolgen. Gezwungenermaßen radikalisiert diese Überlegung von Horkheim und Adorno wird in der Dialektik der Aufklärung radikalisiert. Es geht nicht weniger als um die Erkenntnis, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt. Danke für die Aufmerksamkeit.